Schön, dass ihr alle da seid. Ich glaube, so langsam sind die letzten eingetrudelt. Ansonsten gibt es auch noch Stühle hinter uns oder dort hinten links. Da müsst ihr eben irgendwie weiter zusammenquetschen. Willkommen zu unserer Vortragsveranstaltung. Echte Demokratie jetzt. Parlamentarismus, Kritiken, ein Vergleich. Wir sind die Gruppe The Futures Unwritten. Und wir sind, wer uns nicht kennt, eine kommunistische Gruppe. Genau, das heißt, wir wollen eine Gesellschaft jenseits von Staat, Patriarchat und Kapital. Und unsere zentrale Frage ist im Grunde, welche Art von Politik die Gesellschaft radikal verändern kann, und sind eben in verschiedenen Kämpfen aktiv. Nur einige Beispiele. Wir haben bei dem Feministischen Kampftagsbündnis mitgewirkt, haben da Veranstaltungen zum Beispiel zur Kritik von Rape Culture veranstaltet oder zum Zusammenhang von Patriarchat und Kapital. Wir waren in der antifaschistischen Kampagne Monday Without You aktiv. Da ging es zum Beispiel darum, rechte Akteure und deren Umfeld zu enttarnen, also beispielsweise Juristinnen oder Netzwerker, die eben da tätig sind. Wir haben Vortragsveranstaltungen gemacht zu kommunistischen Utopien, also wie zum Beispiel Rätekommunismus oder Kommunismus eine Alternative zum jetzigen politischen und ökonomischen System darstellen könnten. Und einige andere Sachen mehr. Vielleicht noch einige organisatorische Sachen. Dort auf der linken Seite von mir aus gesehen seht ihr noch einen kleinen Tisch. Da seht ihr ausgelegt die Mole, das ist das Magazin von uns Ganze, ein kommunistisches bundesweites, oder nicht nur bundesweit, aber im deutschsprachigen Raum tätiges kommunistisches Bündnis, in dem wir organisiert sind. Wir sind außerdem europaweit organisiert im anti-autoritären Bündnis Beyond Europe. Wir werden den Vortrag versuchen, nicht viel länger als eine Stunde zu halten. Danach wird es eine kurze Pause geben von 10 Minuten, wo ihr rauchen könnt oder was auch immer. Und danach wird sich noch eine Diskussion anschließen. Falls ihr während des Vortrages Verständnisfragen habt, könnt ihr die auch gleich stellen. Kritische Anmerkungen zum Inhalt und Diskussionsbeiträge dann eben erst nach dem Vortrag. Hast du noch nicht was vergessen? Okay. Dann, nochmal zurück, da sind wir noch nicht. Erst noch kurz, um zu klären, warum wir das überhaupt machen. Es geht erstmal allgemein darum, dass Parlamentarismus ja immer noch eine Strategie ist, die gängig ist in der Linken. Das heißt, das letzte Mal hat man das vielleicht im größeren europäischen Rahmen gesehen, als es so aussah, als würde die Partei Syriza in Griechenland die Regierung stellen, die sich eben als linksradikal verstand und dann eben auch in linksradikalen Kreisen in ganz Europa, unter anderem auch in Deutschland, eben die Frage stand, inwiefern sie vielleicht doch radikal die Gesellschaft dort verändern können, inwiefern sie sich gegen die Austeritätspolitik wehren können oder einfach sagen können, wir werden jetzt Staatsschulden nicht mehr zurückzahlen und so weiter. Ob das überhaupt denn so möglich sei, das zu tun. Und ja, das hat sich natürlich gezeigt, dass es nicht so einfach möglich war. Und die Frage ist, woran das liegt. Ob das nur daran liegt, dass die Partei was falsch gemacht hat oder eben am gesamtgesellschaftlichen System. Das liegt, dass man, wenn man einfach nur eine Regierung in einer parlamentarischen Demokratie in einer kapitalistischen Gesellschaft stellt, eben nicht ohne weiteres gleich alles verändern kann. Natürlich anlässlich der Bundestagswahl wollen wir eben die parlamentarische Strategie mal etwas näher beleuchten, eben auch vor dem Hintergrund, wie ich bereits sagte, dass es uns darum geht zu schauen, welche Art von Politik denn eine radikale Veränderung der Gesellschaft überhaupt mit sich führen kann. Genau. Ein wichtiger Punkt für uns war eben auch noch, dass es ja nicht nur von Linkskritiken am Parlamentarismus als eine politische Strategie gibt, sondern eben auch dezidiert rechte Kritiken. Und davon will ich auch eine vorstellen und eben kritisch prüfen, inwiefern die auch Schnittmengen mit linken Kritiken haben, inwiefern es da eben zu reaktionären Bündnissen, Querfronten oder eben auch einfach, selbst wenn man eben nicht zusammenarbeitet, zu ähnlichen Analysen der Gesellschaft kommt. Ja, genau. Dann vielleicht eine kurze oder nicht so kurze Definition, was überhaupt Parlamentarismus ist, einfach mal von Wikipedia geklaut. Parlamentarismus ist eine Eigenschaft von politischen Systemen, die erfüllt ist, wenn eine Versammlung von Vertretern des Volkes, zum Beispiel Parlamentarier in einem Parlament, über die Gesetzgebung bestimmen. Also eben im Gegensatz dazu, dass wenn zum Beispiel ein Autokrat einfach die Gesetze setzt, sind es hier eben Vertreter oder Vertreterinnen eines irgendwie definierten Volkes. Parlamentarismus ist ein wichtiges Merkmal des parlamentarischen Regierungssystems, in dem das Zentrum politischer Entscheidungskompetenzen beim Parlament liegt. Also eben nicht bei der Exekutive oder auch eben nicht bei Gerichten, sondern eben in der Legislative beim Parlament, in dem dieses etwa auch die Regierung wählt und entlässt, ganz gleich, welche Staatsform der betreffende Staat de jure besitzt. Jetzt kommt das Zeit Nächste. leise, Zeit. Ja, okay, genau. Dann kommen wir dazu, was wir vorstellen werden. Das sind vier Theoretikerinnen, die in verschiedenen Zeiten gewirkt haben. Wir schauen uns zuerst Rosa Luxemburg an. Wir werden uns immer einen zentralen Text der jeweiligen Theoretikerinnen anschauen. Rosa Luxemburg, der Text Sozialreform oder Revolution aus dem Jahr 1899. Dazu muss man eben gleich sagen, sie hat eigentlich nicht in einem parlamentarischen System gelebt. Also das damalige Deutsche Kaiserreich hatte zwar ein Parlament, aber das hat nicht die Regierung gewählt und entlassen, sondern es gab da eben auch noch den Kaiser und der hat den Reichskanzler eingesetzt. Also insofern noch kein reiner Parlamentarismus, aber es gab trotzdem ein Parlament und es gab Strategien, dieses von links zu nutzen und damit wollen wir uns auch auseinandersetzen. Dann 13 Jahre später Erich Mühsam, der im selben System gelebt hat, seinen Text Humbug der Wahl. Das ist eben eine Kritik des Parlamentarismus aus anarchistischer Sicht. So, Luxemburg könnte man auch sagen, das ist eher strategisch. Also sie war Kommunistin, sie wollte eigentlich sie wollte die Revolution, wollte nicht einfach eine Mehrheit im Parlament für die Linken oder irgendwie sowas, aber wollte das Parlament strategisch nutzen, um eben eine proletarische, sozialistische Revolution herzustellen. Dann springen wir in die Weimarer Republik. Entschuldigung. Zu Carl Schmitt, einem dezidiert rechten Kritiker des Parlamentarismus, und wir schauen uns seine Schrift Hüter der Verfassung an. Und dann machen wir nochmal einen großen Schritt nach 1975 und schauen uns mit Johannes Arnoldi Der Staat des Kapitals an, eine kommunistische Kritik am Parlamentarismus. Jo, kann es weitergehen. Okay, genau, zu Rosa Luxemburg vielleicht ganz kurz. Sie hat, ist 1871 geboren. Sie war erst in der polnischen sozialdemokratischen Partei tätig, 1898 dann nach Deutschland gewechselt zur SPD. Wobei man sagen muss, dass sie kein Mitglied der SPD war. Das durften Frauen damals gar nicht. Also sie durften nicht politisch tätig sein. Aber sie war trotzdem eine ganz zentrale Figur in der SPD. Eigentlich möglicherweise die zentrale Figur des linken Parteiflügels. Genau, dort war sie eben eine ganze Zeit lang tätig. 1919 hat sie dann die KPD gegründet oder mitgegründet als dezidiert nicht parlamentarische, außerparlamentarische Partei, woran man schon sieht, dass ihre Einstellung zum Parlament, ob man das dann irgendwie nutzen könnte, seine Politik sich über die Zeit auch geändert hat. Aber wie gesagt, unser Text ist von 1899 und da hatte sie noch nicht eine klar ablehnende Haltung zum Parlament. 1919, nach dem Spartakusaufstand, wurde sie dann auch von Freikorps ermordet, die eingesetzt waren von der ersten Regierung der Weimarer Republik dann, die von der SPD gestellt war, also von Friedrich Ebert. Genau, kurz noch zur Situation in der SPD damals. Die war verboten bis 1890, weil, wie man sich das vielleicht heute nicht mehr so vorstellen kann, die SPD damals noch die sozialistische Revolution wollte, also den Staat letztlich stürzen wollte, den Kaiser stürzen wollte. Und ab 1890 war sie dann wieder erlaubt, also nachdem die Sozialistengesetze wieder außer Kraft traten. Und ja, sie war eben dezidiert am Marxismus ausgerichtet, in der Theorie sehr revolutionär, wollte eben wie gesagt den Umsturz, aber in den ersten Jahren, nachdem sie wieder erlaubt war, hat man eben schon gesehen, dass das in der Praxis anders aussah. Da ging es vor allem um so Dinge wie ein allgemeines Wahlrecht oder um Arbeiterinnengesetze oder damals noch eher Arbeitergesetze. Genau, und insofern war sie in der Praxis schon eher reformistisch. Und ab 1896 hatte Eduard Bernstein, auch eine zentrale Figur der SPD, dann eben Texte verfasst, in denen es darum geht, dass die Revolution ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß sei, sondern man versuchen sollte, über Reformen die sozialistische Gesellschaft einzuführen. Und genau, damit beschäftigt sich eben der Text von Rosa Luxemburg, inwiefern das eine sinnvolle Strategie sei. Und noch, nee, noch nicht. Genau, noch kurz zu der Idee hinter der Losung mit Reformen, die Gesellschaft radikal zu verändern. Das nannte sich Revisionismus. Und im Revisionismus wurde eben gesagt, dass der Kapitalismus sehr anpassungsfähig sei, dass es eigentlich, also dass Krisen immer seltener werden und man daher nicht damit rechnen könnte, dass demnächst die Revolution kommt, dass durch Sozialgesetzgebungen und auch durch den Gewerkschaftskampf die Stellung der Arbeiterschaft sich eben immer weiter bessere, die teilweise im Mittelstand aufsteigen und ja, damit eigentlich schon sich abzeichnen, dass man allein durch Gewerkschaftskämpfe und durch Sozialreformen die Gesellschaft Stück für Stück verändern und verbessern könnte und es eigentlich gar keine militärische Revolution, also keine Ergreifung der politischen Macht mehr geben müsse und das auch gar nicht möglich sei. Ja, genau. Und man ging eben davon aus, dass das dazu führt, dass Kapitalisten dann immer weiter eher so zu Verwaltern des Kapitals werden, nicht mehr wirklich Eigentümer, weil man ja so sehr da eingreift als Staat, dass sie dass irgendwann einfach der Betrieb abgenommen wird mit einem weiteren Sozialgesetz und dann der gesellschaftliche Betrieb eingeführt wird und der Kapitalismus somit im Grunde stückweise überwunden würde. Und das ist eben die Sicht, die langsam, also damals noch nicht hegemonial war, aber eben zur Diskussion stand in der SPD und da hat eben Rosa Luxemburg dann angesetzt und mich gefragt, ob das denn möglich sei, also mit dem Parlament, mit Sozialgesetzgebungen radikal die Gesellschaft zu verändern. Und sie sagt eben, ich kann auch einfach selber weitermachen. Und da kam dann, sie hat eben zentral angesetzt, dass ein falsches Verständnis des Staates dahinter steht. Und das wird auch es wird auch bei allen, die wir uns das anschauen, ein Thema sein. Also es wird etwas staatspolitisch werden, wir viel über den Staat reden und was der Staat eigentlich ist im Verhältnis zum Kapitalismus. Das ist einfach notwendig, um eben dann zu verstehen, was die jeweiligen Kritikerinnen und Kritiker glaubten, mit dem Staat umzugehen sei, um irgendetwas mit der Gesellschaft zu tun, sie zu verändern oder den Kapitalismus zu überwinden. So, wir schauen uns ein Zitat an aus diesem Text und nehmen das danach etwas ausführlicher auseinander. Sie sagt also, der heutige Staat ist eben keine Gesellschaft im Sinne der aufstrebenden Arbeiterklasse, sondern Vertreter der kapitalistischen Gesellschaft, das heißt Klassenstaat. Deshalb ist auch die von ihm gehandhabte Sozialreform nicht eine Betätigung der gesellschaftlichen Kontrolle, das heißt der Kontrolle der freien arbeitenden Gesellschaft über den eigenen Arbeitsprozess, sondern eine Kontrolle der Klassenorganisation des Kapitals über den Produktionsprozess des Kapitals. Darin, das heißt in den Interessen des Kapitals, findet dann auch die Sozialreform ihre natürlichen Schranken. Das heißt, sie stellt das mal fest, dass der Staat nichts im Kapital Äußeres ist. Und das ist eben die Ansicht dieser Revisionisten um Eduard Bernstein. Man kann die Sicht, die ich eben von denen dargestellt habe, dass der Staat also potenziell gegen den Kapitalismus in Anschlag gebracht werden könne, auch mit der Losung, es sei ein Staat im Kapitalismus, charakterisieren. Das bedeutet, der Staat ist zwar in einem kapitalistischen System, Aber er sei eben nicht von diesem in irgendeiner Weise beeinflusst, er sei autonom und kann deswegen auch gegen diesen arbeiten. Also es kann potenziell auch ein Staat gegen den Kapitalismus werden. Und das ist eine von drei Staatsauffassungen, die ein bisschen diesen Vortrag begleiten, der Staat im Kapitalismus. Und was hier drin steckt, dieses Zitat, ist im Grunde, dass es nicht ein Staat irgendwie losgelöst im Kapitalismus sei, sondern eben der Staat der Kapitalisten. Und Rosa Luxemburg sagt eben, wie gesagt, der Staat ist nichts Äußeres, sondern er erscheint seiner Form nach zwar als Ort der demokratischen Entscheidungsfindung, das ist ja auch leicht einzusehen, alle möglichen Parteien, damals noch viel mehr als heute, waren im Parlament vertreten. Das sah so aus, als würden einfach die verschiedenen Interessen der Gesellschaft irgendwie vertreten werden und das würde sich dann eben mitteln zu einem Kompromiss und oder eben die Mehrheit, was man dann eben auch als gerecht empfinden könnte oder auch nicht, dazu kommen wir dann auch nochmal bei Erich Mühsam, würde eben einfach schon das Richtige tun. Und das hat aber eben erstmal nichts damit zu tun, in welcher Klasse diese Personen oder diese Interessen zu verorten sind, sondern es geht einfach nur darum, es gibt verschiedene Interessengruppen, die werden von Parteien vertreten und sie handeln eben ihre Interessen im Parlament aus. Ja, und Luxemburg sagt nun eben, das stimmt halt nicht, der Staat ist eigentlich ein Instrument der Kapitalistenklasse. Und letztlich begründet, wie genau das passiert oder wie genau das vonstatten geht, tut sie, also begründen tut sie das eigentlich nicht. Man könnte, also eine einfache Losung, die eben getroffen wurde, ist, dass wenn man einfach so, sagt, okay, Arbeiter, dann streikt doch mal und die ersten, die euch niederknüppeln werden, das ist halt nicht der Kapitalist oder euer Chef, sondern es ist natürlich die Polizei. Klar, selbstevident, natürlich sind die auf der Seite der Kapitalisten. Und wirklich strukturell, also wird das nicht begründet im Sinne von, dass es bestimmte Sachzwänge gibt, die einfach dazu führen, dass der Staat das macht, was irgendeine Kapitalistenklasse möchte, sonst wurde er so personell begründet. Das heißt, zum Beispiel mit Korruption, mit Lobbyismus. Ich weiß gar nicht, was Wort damals schon gab, aber eben das, was es heute bedeutet, dass eben also die Bourgeoisie einfach Kraft des Kapitals Einfluss nimmt auf die Politik, dass vielleicht auch die Politik einfach möglicherweise noch direkt finanziell abhängig war, also beispielsweise der Kaiser Schulden hatte bei der Bourgeoisie oder irgendwie sowas und deswegen schon allein die Interessen der Bourgeoisie und nicht der Arbeiterschaft vertreten würden. Das ist aus damaliger Sicht sicherlich verständlich. Wie gesagt, es gab aber eben noch ein anderes politisches System, in dem viele Teile der Regierung eben nicht, also die, nein, nicht viele Teile, die Regierung war nicht demokratisch gewählt und sie war eben doch sehr abgegrenzt von der Arbeiterklasse. Genau, was es für Sachzwänge geben könnte, die dazu führen, dass das so ist, die schauen wir uns noch an, besonders mit Johannes Agnoli, aber teilweise auch mit Rosa Luxemburg, weil sie dann doch nicht ganz hier stehen bleibt. Es wäre auch etwas unfair, ihr das zu unterstellen. So, genau, man kann natürlich auch der letzte Teil dieses Zitates, dass die Sozialreform eben ihre natürlichen Schranken auf jeden Fall da finden, wo das Kapital ist, ist natürlich auch leicht einsehbar, wenn das stimmt, was ich eben gesagt habe, dass der Staat immer sowieso letztlich im Interesse des Kapitals oder einer Kapitalistenklasse handeln würde. Dann ist ja auch nicht einzusehen, warum er irgendwelche Gesetze erlassen sollte, die dafür sorgen, dass sie um ihr Eigentum an Produktionsmitteln irgendwie bangen müssten. Das heißt, dort irgendwo würden die ihre Schranke finden. Und genau, darüber geht es dann eben doch nicht weiter. Und was Luxemburg dann eben doch von dieser sehr einfachen Sicht, dass der Staat eben einfach die Kapitalisten vertreten würde, abhebt, ist, dass sie eben formuliert, inwiefern Sozialgesetze, also beispielsweise Arbeiterschutzgesetze, die ja eigentlich dem einzelnen Kapitalisten stören sollten, also muss irgendwelche Normen umsetzen, das kostet Geld, nur damit er eben die Arbeiterschaft schützt. warum der Staat eben solche trotzdem durchsetzt. Und sie sagt eben, dass es eben keine Betätigung der Gesellschaft, die eben über den Staat jetzt ihr eigenes Leben in die Hände nimmt, sondern letztlich ist das eine Normierung und eine Ordnung des kapitalistischen Vollzugs. Und da deutet sich bei ihr eben schon an, dass der Staat nicht einfach nur irgendeine Kapitalistenklasse oder irgendein Einzelkapital vertritt, sondern das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis als Ganzes. Das heißt, dadurch, dass der Staat bestimmte Gesetze erlässt, die der Arbeiterschaft helfen, sind, ist natürlich erstmal eine ganz offensichtliche Sache, die damals auch relevant war, gemacht, nämlich dass sozialer Frieden hergestellt ist, dass soziale Widersprüche eben versucht werden zu glätten. Zum anderen aber eben auch, dass die, die Arbeiterschaft und ihre Arbeitskraft ja das zentrale Element für den Kapitalismus sind, um eben Kapital anhäufen zu können überhaupt. Und damals war es eben noch ein bisschen anders als heute, dass eben schon Kinder und teilweise auch sehr viel mehr Stunden als heute natürlich gearbeitet haben, sehr schwere Arbeit gemacht haben, sehr früh krank wurden, es Verstümmelung gab und so weiter und so fort. Und wenn das flächendeckend passiert, ist das natürlich einsehbar, dass das nicht besonders gut ist, um die Arbeiterklasse als Ganzes zu reproduzieren und das letztlich dem Kapital eben auch schadet. Also angedeutet hat sich diese Art von Kritik auch bei Luxemburg schon, aber genauer werden wir uns die dann noch anschauen bei Johannes Agnoli. Diese Ansicht würde man dann bezeichnen, eben im Gegensatz zu Staat im Kapital oder Staat der Kapitalisten als Staat des Kapitals, eben als gesamtes gesellschaftliches Verhältnis. Und Luxemburg sagt nun also, dass der Zwiespalt, dass das Parlament oder ja gut, man könnte doch schon sagen, das Parlament eigentlich alle Personen oder die Masse oder das Volk oder wie sich ausgedrückt hat, vertreten sollten, die eben auf dem Staatsgebiet sind, also über diese Parteien. Andererseits aber ganz entschieden Politik macht, die hauptsächlich der Kapitalistenklasse hilft, dass das eben im Parlamentarismus am grellsten zutage tritt. Also man könnte ja sagen, wenn der Kaiser das beispielsweise macht, dass er die Kapitalistenklasse unterstützt, dann ist das irgendwie einsehbar, warum er das macht, aber dass selbst die eigenen Volksvertreter das machen, da wird eben dieser Zwiespalt des Staates, dass er eben gar nicht einfach so die Vertretung sein kann, für alle, die dort leben, besonders sichtbar. Ja, und man könnte natürlich dann auch die Frage stellen, okay, das mag ja alles sein, aber wenn wir es denn trotzdem irgendwie schaffen, dass das Parlament die Mehrheit, also dass wir eine linke Mehrheit im Parlament haben und dass die ja nun eben einfach sagen, okay, es gibt kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr und wir werden die Sozialgesetze einfach immer weiter ausweiten, bis die Kapitalisten eben einfach keine Macht mehr über den Produktionsprozess haben, ist das denn nicht möglich, das vielleicht trotzdem irgendwie zu machen? Und auch darauf gibt es jetzt keine direkte prinzipielle strukturelle Antwort, was vielleicht am ehesten damit zu erklären ist, dass sich die Frage damals wirklich gar nicht stellte, weil das Parlament eben nicht so viel Macht hatte. Also es hat zwar irgendwie den Haushalt geschmissen und das war wichtig, damit irgendwas gesetzt wird, auch vom Kaiser, war es notwendig, dass das Parlament zustimmt. Aber das Parlament konnte jederzeit aufgelöst und wieder neu gebildet werden vom Reichskanzler. Das Parlament hatte auch nicht den Oberbefehl über das Heer. Und Revolution wurde sich damals doch noch letztlich eher militärisch vorgestellt. Und insofern stellt sich die Frage gar nicht wirklich, wie weit das letztlich getrieben werden konnte. Also eine strukturelle Antwort darauf hat Luxemburg da auch noch nicht wirklich gegeben. So. Nun stellt sich eben die Frage, wie sieht die Sozialreform denn konkret in der Praxis aus, was kann sie und was kann sie nicht. Und Sozialreform ist letztlich so ein bisschen synonym für Parlamentarismus. Also man stellt sich eben vor, man geht mit seiner linken Partei in das Parlament oder mit seiner sozialistischen Partei und das war gleichbedeutend mit, wir versuchen Sozialreform eben durchzubringen. Dazu noch ein anderes Zitat. Die große sozialistische Bedeutung des gewerkschaftlichen und politischen Kampfes besteht darin, dass sie die Erkenntnis, das Bewusstsein des Proletariats sozialisieren, es als Klasse organisieren. Indem man sie als Mittel der unmittelbaren Sozialisierung der kapitalistischen Wirtschaft auffasst, versagt sie nicht nur diese ihnen angedichtete Wirkung, sondern büßen zugleich auch die andere Bedeutung ein. Sie hören auf, Erziehungsmittel der Arbeiterklasse zur proletarischen Machtergreifung zu sein. Also für Luxemburg ist also die Sozialreform jetzt nichts, was sie total ablehnt, sondern sie sagt schon, dass das sehr wichtig ist für den linken politischen Kampf. Aber sie sagt, dass das eben nicht die Revolution bringen wird, sondern dass das für sie ein Mittel ist, die Arbeiterklasse als eben als Klasse zu organisieren. Das heißt, dadurch, dass immer mehr Leute aus der Arbeiterklasse in die Partei gehen, dass sie für ihre Rechte kämpfen, also beispielsweise für einen kürzeren Arbeitstag oder für Arbeiterschutzgesetze oder höhere Löhne und so weiter und so fort, nehmen sie wahr, dass sie einen gemeinsamen politischen Kampf kämpfen, dass sie mit dem auch was erreichen können. Sie sagt ihr aber eben auch, dass sie dadurch auch merken, dass dieser Kampf halt natürliche Schranken hat innerhalb dieses Systems, sind dann aber eben schon organisiert und quasi zum Sozialismus als den Endziel erzogen. Und dadurch ist eben für sie dann klar, dass sie die wirkliche Umwerfung der Gesellschaft, des Staates machen müssen, Revolution machen müssen, um wirklich ihre Interessen wahrnehmen zu können. Genau. Zu dem letzten Teilsatz. Sie hören auf, Erziehungsmittel der Arbeiterklasse zur proletarischen Machtergreifung zu sein, in dem Moment, in dem man die Sozialreform eben als Zweck setzt und nicht als Mittel. Noch ein Zitat, das das illustrieren soll. Ups, da sind wir noch nicht. Das ist sowieso nur ein kleines polemisches Bild. Am nächsten und wahrscheinlichsten, also wenn man das eben tut, die Sozialreform als den Zweck zu setzen und eben nicht mehr die Revolution zu wollen, so wie das die Revisionisten wollten. Am nächsten und wahrscheinlichsten erfolgt dann eine Verschiebung in der Taktik nach der Richtung, um durch alle Mittel die praktischen Resultate des Kampfes, die Sozialreformen, zu ermöglichen. Der unversöhnliche, schroffe Klassenstandpunkt, der nur im Hinblick auf eine angestrebte politische Machteroberung Sinn hat, wird immer mehr zu einem bloßen Hindernis, sobald unmittelbare praktische Erfolge den Hauptzweck bilden. Der nächste Schritt ist also eine Kompensationspolitik, auf gut Deutsch eine Kuhhandelspolitik und eine versöhnliche, staatsmännisch kluge Haltung. Also letztlich geht es darum, dass man damit alle seine Ziele im Grunde verwirkt hat. Also auch das Ziel, dass man damit die Gesellschaft verändern kann, das ist eben einfach nicht gegeben. Also das Ziel ist natürlich immer noch, den Sozialismus einzuführen, auch bei den Reformisten, was ja heute nicht mehr der Fall ist, wenn die SPD davon spricht, dass sie Sozialreform durchsetzen möchte. Aber indem das eben das Hauptziel ist, muss man eben immer mehr Kompromisse eingehen und muss sich einhegen lassen und wird dadurch selbst das Ziel, durch Sozialreform die Revolution irgendwie zu schaffen, nicht durch eine revolutionäre militärische Umstürzung, eben auch das Ziel wird man dadurch nicht erreichen. Weil der Text einfach so schön war, ein kurzer Blick nicht mehr in die ganz in die Gegenwart, aber daran sieht man eben, also wer Arbeit schaffen will, braucht Mut für Reformen. Da stecken eben einige Dinge drin, zum einen die staatsmännisch kluge Haltung, die die SPD da inzwischen hat, die Luxemburg vorhergesehen hat, sieht man da sehr schön. Inzwischen gilt es geradezu als mutig, Reformen zu machen. Es gilt nicht mehr als der ruhigere, sicherere Weg im Vergleich zu der ungestümen Revolution, sondern es ist überhaupt mutig, überhaupt die Reform zu machen, anstatt irgendwas zu machen. Und wer Arbeit schaffen will, daran sieht man eben auch nochmal sehr schön, dass es eben nicht unbedingt primär um die Arbeiterklasse geht, sondern es geht natürlich bei den Hartz-Reformen darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig zu halten und ist damit letztlich etwas, was wiederum dem Kapital als gesellschaftlichen Verhältnis in Deutschland dann natürlich innerhalb dieser Nation taugt und hilft. Genau, der Schluss von Luxemburg ist eben, dass sich Revolution und Sozialreform zwar gegenseitig bedingen, aber ganz verschiedene Dinge sind. Die Revolution sei der politische Schöpfungsakt einer Gesellschaft, die Gesetzgebung jedoch bloß das politische Hinvegetieren der Gesellschaft. Und dafür noch abschließend zu Luxemburg ein letztes Zitat. Wer sich daher für den gesetzlichen Reformweg anstatt und im Gegensatz zur Eroberung der politischen Macht und zur Umwälzung der Gesellschaft ausspricht, wählt tatsächlich nicht einen ruhigeren, sicheren, langsameren Weg zum gleichen Ziel, sondern auch ein anderes Ziel, nämlich statt der Herbeiführung einer neuen Gesellschaftsordnung bloß unwesentliche Veränderungen in der alten. Das heißt, wir können mit Luxemburg das Fazit ziehen, dass der Revisionismus nicht dasselbe Ziel verfolgt wie eine revolutionäre linke Politik mit anderen Mitteln, sondern eben auch ein anderes Ziel hat. Dass es daran liegt, dass er den Staat grundsätzlich falsch verstehe. Dass Sozialreformen durch Parteien und Gewerkschaften letztlich Idealismus nicht überwinden, sondern ihn vielmehr festigen, indem sie eben Widerstände einhegen, beispielsweise. Und die Arbeit von Parteien und Gewerkschaften zwar trotzdem notwendige, aber eben keine hinreichende Bedingungen sind für eine Revolution. So, wo geht's weiter? Ja, okay. Kurze Verschnaufpause. Wir werden am Ende dann noch ein Fazit ziehen, wenn wir mit allen durch sind. Das war jetzt erstmal der Teil zu Rosa Luxemburg. Und ich nehme kurz einen Schluck und dann machen wir mit Erich Mühsam weiter. Okay. Erich Mühsam hat auf jedem Bild immer so geguckt. Kann man googeln. Genau, er ist 1878 geboren, war Schriftsteller und anarchistischer Aktivist. Er war unter anderem an der Ausrufung der Münchner Räterepublik beteiligt, war in der Weimarer Republik vor allem bei der Roten Hilfe tätig und ist 1934 im KZ Oranienburg von den Nazis ermordet worden. Genau, um ihn wird es als nächstes gehen, noch kurz zur SPD. Wir sind es hier 1912, 13 Jahre in die Zukunft gesprungen von dem Text von Rosa Luxemburg aus. Der Revisionismus ist inzwischen stark auf dem Vormarsch, wird im Grunde vorherrschend in der SPD als politische Ausrichtung. Es soll keine revolutionären Massenstreiks mehr geben, zum Beispiel als politisches Mittel. Massenstreiks sollen nur noch abgehalten werden, wenn die Gewerkschaften dem zustimmen, und die waren eben schon sehr, wie man so sagt, realpolitisch ausgerichtet. Das heißt, es ging da nicht mehr wirklich um eine Überwindung der Gesellschaft, sondern es ging eben letztlich nur darum, kleinere Reformen durchzusetzen. Ja, die SPD war dann 1912 stärkste Partei. Man hat immer mehr gemerkt, dass sie mehr und mehr Zugeständnisse macht und Kompromisse mit der Monarchie, um eben Ansehen bei den Eliten zu bekommen, um eben ihre Sozialreformen durchzusetzen. Im Grunde genau das, was Luxemburg 13 Jahre zuvor eben vorhergesehen hat. Letztlich mündete das im sogenannten Burgfrieden 1912, wo die SPD Kriegskredite für den Ersten Weltkrieg für die gesamte Dauer des Krieges wie sagt man, gesichert hat. Bewilligt hat, genau. Und damit den Kriegseintritt Deutschlands in den Ersten Weltkrieg überhaupt erst möglich gemacht hat. Genau, aber das war eben 1914. Jetzt sind wir 1906, ist der Text geschrieben worden, glaube ich. 12. Ja, 12? Okay, 1912. Gut so. Genau, zum ersten Zitat von Erich Mühsam. Also ich versuche es immer so ein bisschen an Zitaten, da wir ja eben uns mit Texten beschäftigt haben, das bestimmt an bestimmten Zitaten aufzuziehen, um ein bisschen halbwegs am Text zu bleiben. Das einzige Recht des deutschen Mannes besteht darin, dass er im Laufe von 5 Jahren einmal in eine verschwiegene Zelle treten und einen Zettel in ein verschwiegenes Gefäß werfen darf, worauf er einen ihm gewöhnlich unbekannten Mitmenschen zum Fürsprecher seiner Überzeugungen bestimmt hat. Bekommt ein anderer Kandidat mehr Stimmen, so tritt der Wähler betrübt in den Hintergrund, bleibt für die nächsten 5 Jahre mit seinen Überzeugungen unvertreten und tröstet sich mit dem erhebenden Gefühl, dass er jedenfalls von seinem einzigen heiligen Recht Gebrauch gemacht und gezeigt hat, dass er auch mitreden kann. Eine anarchistische Kritik des Parlamentarismus, der relativ klassischerweise sich vor allem die Frage nach den Wahlen stellt, damals aber eben umso mehr, als dass die SPD eben diese Strategie, einfach eine Mehrheit im Parlament zu stellen und darüber eben bedeutende Veränderungen in der Gesellschaft anzustellen, eben stark vorangetrieben hat und eigentlich nur noch dazu aufgerufen hat, dass bitte alle wählen sollen. Und mühsam wirft eben den Wahlen erstmal allgemein vor, dass sie die Leute entpolitisieren würden, also anstatt sich überhaupt noch in politische Parteien zu begeben und irgendwas verändern zu wollen, begnügen sich inzwischen damit, eigentlich nur noch alle 5 oder 4 Jahre, damals 5 Jahre, glaube ich, irgendeine Partei zu wählen und zu hoffen, dass ihre Interessen vertreten werden. Und wenn diese Partei eben die Wahl nicht gewinnt, dann sind sie weitere 5 Jahre unvertreten mit ihrer Meinung und die Interessen und warten weitere 5 Jahre und versuchen es das nächste Mal noch einmal. Das ist also eine sehr minimalistische Auffassung von politisch tätig sein. Und der SPD wirft mühsam eben besonders vor, genau das zu forcieren, weil sie eben, wie ich gerade schon sagte, vor allem eben die Strategie verfolgt, dass möglichst viele Leute wählen gehen sollen, damit sie möglichst viele Sitze im Parlament bekommt, weil sie eben der Auffassung war, dadurch die Gesellschaft bedeutend in eine Richtung verändern zu können. Genau, mühsam hat auch den Parlamentarismus als Ganzen kritisiert. Erstmal eben genau durch das, was wir hier sehen, wenn man eben, wenn die Partei, die man gewählt hat, nicht die Mehrheit bekommt, ist man komplett unvertreten die nächsten 5 Jahre. Das bezeichnet er eben als ein unterdrückerisches Prinzip, weil im Grunde einfach eine Mehrheit permanent über eine Minderheit bestimmen und regieren kann. Er charakterisiert das Parlament als eine Zentralstelle, in der Gesetze durch Schacher und Kompromisse durchgesetzt werden. Daran sieht man schon auch wieder eine sehr personalisierte Kritik. Also personalisiert meint, die Leute könnten im Grunde ja auch was anderes machen. Sie gehen jetzt zwar Kompromisse aller Art ein und schachern, aber er greift noch nicht wirklich, ob das denn strukturell so notwendig ist oder ob man das nicht potenziell auch anders machen könnte. Er sieht eher ganz empirisch, das wird jetzt so gemacht und das kritisiert er daran. Wobei er jetzt aber auch nicht sagt, okay, dann müssen eben einfach andere Leute ins Parlament, sondern eben weil das so ist, lehnt er das Parlament als Vertretung insgesamt ab. Er kritisiert eben auch, dass das Parlament einer ganzen Nation im Grunde Gesetze erlässt, die für alle Personen auf diesem Staatsgebiet gleichermaßen gelten sollen, wobei, wie er sagt, Personen eben je nach ihrer sogenannten Charaktergrundlage oder ihrer sittlichen Idee und aufgrund ihres geografischen kleineren Zusammenhangs eben ganz verschiedene Interessen haben und die eben nicht vor einem nationalen Parlament als Ganzen eben dann vertreten werden. Daran zeigt sich eben auch eine Schnittmenge mit reaktionären Kritiken des Parlamentarismus, wovon wir uns ja gleich noch eine anschauen werden. Er geht eben davon aus, gut, die Nation an sich hat zwar vielleicht kein gemeinsames Interesse, aber doch die kleineren, lokaleren Einheiten, die eben über ihre Sorgen Bescheid wüssten und man die eben einfach sich organisieren lassen sollte. Und er homogenisiert im Grunde damit diese Gruppen, in denen er sagt, die haben ein gemeinsames Interesse, als würde es da keine Aushandlungsprozesse in dem Sinne benötigen. Woran das ein bisschen erinnert, auch nochmal ein bisschen polemisch, mühsam ist natürlich kein Rechter, aber daran erinnert das ein bisschen, wenn man sich heutige Kritiken des Parlamentarismus anschaut. Hier geht es ja eben darum, dass das übernationale, das europäische Parlament eben nicht die Sorgen der einfachen Leute ernst nehmen würde, gar nicht genau wüsste, was die einzelnen Nationen eben brauchen und einfach sehr abgehoben eine technokratische, anonyme Klasse dann eben einfach über die kleineren, jetzt eben nicht lokalen, sondern vor allem national gedachten Kollektive bestimmen würde, obwohl die doch eigentlich viel besser wissen, was sie brauchen, was ihre Interessen sind und die viel besser unter sich aushandeln würden. Das ist ein bisschen ungerecht mühsam gegenüber. Er hat natürlich niemals solche Positionen vertreten, wie die AfD vertritt. So, er war natürlich sein Leben lang ein Linker und er stand vor allem dem Rätekommunismus nahe und eben keinen Ideen von nationaler Souveränität oder sowas in der Art. Er meinte eben, statt dem jetzigen Parlament bräuchte es ein Institut, zu dem jede Meinung ihre Vertreter mit imperativem Mandat entsenden und in dem jeder Einzelne auch persönlich mitwirken kann. Also das erinnert so ein bisschen an die Art von Politik, mit der wir uns letzte Woche beschäftigt hatten, falls da jemand da war. Da ging es um den demokratischen Konföderalismus in Kurdistan. Und so in der Art stellt sich das eben mühsam auch vor. Die Leute in den lokalen Einheiten überlegen, was sie brauchen. Dann haben sie einen Vertreter oder Vertreterin und schicken die eben zu einer größeren Einheit, die dort eben die Interessen vertritt, aber eben auch nur bezüglich dieser bestimmten Sache. Das heißt, wird jedes Mal eben wieder neu überlegt, wie man jetzt zu dieser jenen Sache steht und schickt dann eben eine Person. Und es ist nicht so, dass man für 5 Jahre Personen wählt, die dann eigentlich nur noch ihrem eigenen Gewissen Rechenschaft schuldig seien. So, genau. Und er sagt eben, dass mittels des Parlamentarismus auch der Widerstand, also beispielsweise Widerstand gegen Kapitalismus oder gegen alle möglichen Dinge, gegen die man eben so sein kann, dass die eben eingehegt werden durch den Parlamentarismus. Also man hat dann eben so eine Partei und dort, die wählt man eben ab und zu mal und dadurch wird der Widerstand natürlich sehr viel zahmer, indem man einfach nur mal irgendwo ein Kreuz setzt und eben nicht wirklich politisch aktiv wird und versucht, radikal was an der Gesellschaft zu verändern. Noch ein letztes Zitat dazu. Also wir haben das vor allem aufgrund der Zeit, weil wir uns vier Kritikerinnen anschauen, etwas kürzer gehalten hier. Die wesentlichen Kritikpunkte sind eben in vielen anarchistischen Kritiken am Parlamentarismus, eben die Kritik der Wahlen als solchen, aber eben auch die Kritik, dass man eben vertreten wird und dass die VertreterInnen eben einfach Gesetze erlassen, die vielleicht mit einem selbst, also die man selbst gar nicht möchte und eben eine Mehrheit über eine Minderheit herrscht und dadurch eben die Freiheit der Einzelnen unterdrückt wird. Noch zu diesem Zitat, abschließend zu mühsam, ob und wen alle diejenigen wählen, die im Prinzip mit der geltenden Staatsordnung einverstanden sind, scheint mir sehr wenig belangvoll. Jedes Parlament, ob seine Mehrheit links oder rechts vom Präsidenten sitzt, ist seiner Natur nach konservativ, denn es muss den bestehenden Staat wollen oder abtreten. Es kann nichts beschließen, was den Bestand der heutigen Gesellschaft gefährdet, also auch nichts, was denen, die unter der geltenden Ordnung leiden, nützt. Also es ist keine Revolution vom Parlament zu erwarten. Man könnte aus heutiger Sicht natürlich noch sagen, vermutlich macht es einen Unterschied, ob man jetzt konservative Linke wählt oder ob man protofaschistische Rechte wählt. Aber der zentrale Punkt ist hier, dass das eben gar nicht so das Thema sein sollte, wenn man eben eine wirklich radikal andere Gesellschaft möchte. Das kann man vielleicht nebenbei machen, aber das sollte man nicht zum zentralen Inhalt der eigenen politischen Aktivität machen. Noch ein kurzes Fazit zu mühsam. Er behauptet eben, wie gesagt, der Parlamentarismus entpolitisiert die Leute dadurch, dass sie eben nur wählen. Die Sozialdemokratie hätte eben ihr eigenes Klientel verraten, dadurch, dass sie sich eben nur noch auf diese unwesentlichen Sozialreformen bezieht und von ihrem Klientel nur noch erwartet, dass es wählt und nicht mehr beispielsweise in Massenstreiks tritt oder irgendwie sowas. Da aber mühsam Strukturen nicht analysiert und die abstrakten Logiken, die die gesamte Gesellschaft strukturieren, erstmal nicht versteht, bleibt die Kritik notwendig anschlussfähig für reaktionäre Kräfte. Und eben diese Gefahr gibt es immer bei Parlamentarismuskritiken von links. Und ja, damit muss man sich einfach kritisch auseinandersetzen. So, genau, das wäre eigentlich alles zu mühsam. Und wir würden dann jetzt weitermachen mit Karl Schmidt. Ja. So, unser nächster Parlamentarismuskritiker hat hier von den bisher Behandelten am längsten gelebt. Und das ist auch kein Zufall, sondern hat direkt mit seiner politischen Meinung zu tun. Der ähnlich sich engagiert wie Luxemburg oder Mühsam, hätte er den Nationalsozialismus wahrscheinlich auch nicht überlebt. Schmidt wird gern als Kronjurist des Nationalsozialismus bezeichnet oder der Nationalsozialisten. Das kann man anzweifeln, insofern, als dass er doch gar nicht so wichtig war für den NS-Staat, wie er es gerne gewesen wäre. Was man aber eben sagen kann, ist, dass er auch schon in der Weimarer Republik eine faschistische politische Theorie entwickelt hat und dass diese politische oder dass sein praktisches politisches Wirken zunächst darauf hinauslief, das autoritäre und diktatorische Präsidialsystem zu unterstützen, was vor dem vor der Zerschlagung der Weimarer Republik installiert worden war durch Hindenburg, und dass er ab dem Tag der Machtübernahme der NSDAP dann auch Nationalsozialist war. Also für Schmidt war eigentlich nur noch die Frage, welchen Faschismus er jetzt unterstützen soll. Und er unterstützte halt den Faschismus, der dann gerade an die Macht kam. So viel vielleicht nochmal zur politischen Einordnung seiner Person. Der Text, auf den wir uns vor allem beziehen, oder die beiden Texte, auf die wir uns beziehen, das eine ist Der Hüter der Verfassung, das andere ist Die geistesgeschichtliche Lage des gegenwärtigen Parlamentarismus, sind beide in der Weimarer Zeit entstanden. Der Hüter der Verfassung ist 1931 publiziert worden und geht auf einen Juristenstreit zurück, zu dem ich gleich nochmal einen Satz sagen werde. Also sozusagen in der Krisenzeit der Weimarer Republik ist das publiziert worden. Zum Stand der Sozialdemokratie in der Zeit lässt sich nochmal sagen, dass dann bis dahin die Sozialdemokratie also mittlerweile bis Mitte der 20er Jahre den Reichspräsidenten gestellt hatte und an vielen Reichs- und Landesregierungen beteiligt gewesen war und somit also auch maßgeblich an konkreter Politik beteiligt war. Bedeutet, die revisionistische Strategie hatte sich durchgesetzt und auch über zahlreiche Dinge, die in die Weimarer Reichsverfassung geschrieben worden sind, hatte sich auch die Idee konkreter Sozialreformen oder eines reformistischen Staates durchgesetzt, was Schmidt auch gar nicht so gut fand. Ja, ach so, und vielleicht wäre noch zu erwähnen, dass die SPD sozusagen unterdessen dann auch den Verrat an den kommunistischen, syndikalistischen, anarchistischen ArbeiterInnen perfekt gemacht hatte, indem sie dann während der Revolution gegen das Kaiserregime zusammen mit faschistischen Kräften deren Aufstände und Streiks niederschlagen ließ. Ja, wenn man Schmidts Kritik des Parlamentarismus verstehen will oder seine ganze politische Theorie verstehen will, was tatsächlich gar nicht so einfach ist, weil sie gar nicht den Anspruch hat, rationalen Kriterien zu genügen, dann muss man sich mit Schmidts Begriff des Politischen auseinandersetzen. Und dieser verweist letztlich auf den Antagonismus als Letztbegründung des Politischen. Also Antagonismus heißt das Entgegenwirken, die Feindschaft, ja, sagen wir mal die Feindschaft zweier Gruppen. Und diese Feindschaft kennt also bei Schmidt keine weitere Begründung. Das ist wichtig zu erwähnen. Die ist nicht rational aus irgendwelchen Kriterien hergeleitet. Das ist nicht wie beim Klassenantagonismus zum Beispiel, wo man sagen kann, hier sind zwei Klassen, die haben eine unterschiedliche ökonomische Verankerung, also sind die antagonistisch. Wenn dieses ökonomische Prinzip aufgelöst ist, ist der Antagonismus auch aufgelöst. Nee, so ist es nicht, sondern es gibt immer diesen Antagonismus. Und dem liegt ein faschistischer Begriff des politischen Ernstes zugrunde, wie es der Philosoph Ingo Elbe genannt hat, der quasi besagt, Ernst ist eigentlich sowas wie Härte gegen sich selbst, die auch keine weitere Begründung hat. Also nicht so wie in anderen Theorien sozusagen, man sagt irgendwie ernst ist man gegen sich selbst oder hart ist man gegen sich selbst, weil man irgendwas erreichen will, weil man schädliche Triebe unterdrückt etc. pp. Nee, man ist das als Selbstzweck, weil man sich unter das Kollektiv unterordnet, was durch Feindschaft begründet ist, was keine weitere Begründung hat. Und das ist eben sozusagen dann spezifisch faschistischer Begriff des Ernstes und des Politischen. Wichtig ist eben, dass politische Kollektive dann über den Antagonismus entstehen bei Schmidt. Also heißt, das Kollektiv ist deshalb ein Kollektiv, weil es andere Kollektive gibt, mit denen es verfeindet ist und weil diese Kollektive die Vernichtung des eigenen Kollektivs wollen. Das ist aber eben, weil dieser Antagonismus nicht weiter begründet ist, eben im Kern irrationalistisch. Es geht einfach nur, oder dieses Kollektiv kann nur existieren, wenn es andere Kollektive gibt, mit denen es verfeindet ist. Das ist sozusagen die Existenzvoraussetzung dieser Kollektivität. Dementsprechend ist Carl Schmidts politische Theorie auch keine klassische Rassentheorie, wie man das jetzt von der Nationalsozialistischen Partei kennt, sondern diese Kollektive können sich auf alles Mögliche berufen. Die können sich auf Klasse berufen, auf Nationalität, auf Religion und eben auf Rasse. Schmidt hat mal gesagt, die entscheidende Frage für ihn zwischen Kommunismus und Nationalsozialismus, nee, zwischen Kommunismus und Faschismus, ist eigentlich nur, welche Bewegung den stärkeren Mythos hat. Und der Faschismus hat den stärkeren Mythos, also wird er siegen. Und da hat er sozusagen eine relativ distanzierte Position zu der Begründung dieser ganzen Kollektivbildung. Und deshalb ist er, und das ist vielleicht auch eine kontroverse Äußerung, da können wir auch nochmal drüber diskutieren, ist er tatsächlich eher noch anschlussfähig an postmoderne Identitätstheorien. Und es ist auch eben kein Zufall, dass postmoderne Theoretikerinnen wie Chantal Mouffe sich zentral auf Schmidt beziehen in ihrer Theoriebildung. Ja, Chantal Mouffe bezieht sich insofern darauf, dass sie sagt, Karl Schmidts Begriff des Politischen ist halt für sie auch der Begriff des Politischen. Also das ist für sie sozusagen, sie sagt halt auch, alle Kollektive bilden sich aus dem Antagonismus heraus. Aber im Gegensatz zu Schmidt sagt sie, man kann diesen Antagonismus zähmen, also durch demokratische Institutionen sollte man ihn auch zähmen. Während Schmidt halt sagt, der muss auf jeden Fall im Krieg münden. Das ist sozusagen so ein bisschen der Unterschied. Aber in letzter Konsequenz sind es eben beides irrationale oder irrationalistische politische Theorien, weil sie halt die Kollektivität aus sich selbst heraus und die Feindschaft aus sich selbst heraus begründen und sagen, die Feindschaft ist die Grundlage allen Politischen. Ja, aber da können wir gerne später nochmal drauf zurückkommen, das auch gerne kontrovers diskutieren. Darum sind wir ja auch hier. Für Schmidt jedenfalls ist es eben so, dass aufgrund dieses Begriffs des Politischen, der Pluralismus, also das politische System, in dem es eben mehrere politische Parteien gibt, die gegeneinander um Parlamentssitze konkurrieren, dass dieser Pluralismus die staatliche Einheit zersetzt, und zwar notwendigerweise. Das heißt, er unterminiert die staatliche Souveränität. Souverän ist der, das kennt man vielleicht auch von Schmidt, der über den Ausnahmezustand entscheidet, und in der Demokratie ist der Souverän eben das Volk. Und das Volk kann eben nur souverän über den Staat sein, wenn es ein einheitliches politisches Kollektiv ist. Das bedeutet, sobald wir politische Parteien haben, die wirklich in einer politischen Auseinandersetzung, in einem Antagonismus zueinander stehen, fragmentieren sie, zerstückeln sie dieses Volk und nehmen dem Volk seine politische Subjektivität, was dann wiederum dazu führt, dass das Volk nicht herrschen kann, dass man also auch keine funktionierende Demokratie hat. Seine Kritik ist im Prinzip, dass der politische Antagonismus, den es immer geben muss, der seine Letztbegründung ist, ins Innere des Landes oder der Nation verlagert wird. Also das heißt, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eben Pluralismus, dann ist der Antagonismus im Inneren und das gibt automatisch eine Tendenz zum Bürgerkrieg. Und daraus begründet er auch die Krise der Weimarer Republik. Deswegen hat seine Theorie auch in der Zeit, in der er gelebt hat, eben viel Anklang gefunden. Aber es gibt eben auch eine andere Möglichkeit, und zwar, man verlegt den politischen Antagonismus ins Äußere. Man konstruiert eine politische Kollektivität, die sich dadurch definiert, dass der Feind ein Äußerer ist, wahrt dadurch nationale Einheit und eine nationale Stabilität, befindet sich dann aber im Kriegszustand mit einem äußeren Feind. Das kann eben eine andere Nation sein, das kann aber auch eben eine bestimmte Menschengruppe wie das Judentum sein. Für Schmidt war das auf jeden Fall so, er war sein Leben lang Antisemit, wie aus seinen Tagebucheinträgen hervorgeht. Für Schmidt ist das Politische immer das Totale, also das heißt, das Politische neigt immer dazu, total das Leben der Teile des politischen Kollektivs zu ergreifen. Er hat eben den totalitären Charakter politischer Parteien kritisiert, damit meint er aber nicht eine Kritik am Totalen an sich, sondern damit meinte er, dass diese politischen Parteien, die das Volk ja zerteilen, in alle gesellschaftlichen Sphären eingreifen oder in alle Lebenssphären ihrer Mitglieder eingreifen. Das heißt, bis hin zum die politische Wehrsportgruppe, es gab ja damals auch der Gesangsverein und die Pfadfinderorganisation etc. pp., die sind sozusagen, ne, da wird jede gesellschaftliche Sphäre politisiert und die Leute sind dann nicht in einer Gesellschaft, sondern in ganz vielen Parallelgesellschaften, so stellt er sich das vor. Und man kann diesen totalitären Charakter oder totalen Charakter des Politischen nicht zerstören oder irgendwie nicht verhindern, nicht eindämmen. Man kann sich eben nur entscheiden, in welche Richtung geht er sozusagen. Geht er in Richtung der totalen Fragmentierung von so Einzelgruppen oder eben ist das Politische das Totale, in dem Sinne, dass es das ganze Volk ergreift. Da gibt es dann auch ein Zitat, das machen wir jetzt hier immer nachher. Dadurch, dass eine miteinander konkurrierende, sich gegenseitig in gewissen Grenzen haltende Mehrheit derartiger Komplexe, also ein pluralistischer Parteienstaat vorhanden ist, wird es verhindert, dass der totale Staat sich als solcher mit derselben Wucht zur Geltung bringt, wie er es in den sogenannten Einparteienstaaten Sowjetrussland und Italien bereits getan hat. Durch die Pluralisierung ist aber die Wendung zum Totalen nicht aufgehoben, sondern nur sozusagen parzelliert, indem jeder organisierte soziale Machtkomplex so viel wie möglich vom Gesangverein und Sportclub bis zum bewaffneten Selbstschutz die Totalität in sich selbst und für sich selbst zu verwirklichen sucht. Da gab es dann solche Organisationen wie zum Beispiel den Roten Frontkämpferbund, die Schmidt natürlich ein Dorn im Auge waren, weil dann natürlich sozusagen Deutsche gegen Deutsche, Mitglieder eines Volkskollektivs, bewaffnet gegeneinander gekämpft hat. Und jetzt könnte man sagen, okay, das könnte man aufgrund der spezifischen historischen Situation analysieren. Da gab es ja auch eine Wirtschaftskrise. Dementsprechend war der Staat sehr instabil damals. Viele Leute waren arbeitslos, hatten vielleicht wenig Alternativen, außer sich solchen Gruppen anzuschließen. Für Schmidt war es eben ganz klar so, dass das auf diesen notwendig totalitären und gewalttätigen Charakter des Politischen zurückgeht, dass man es nur durch die Wendung nach außen ändern kann. Ja, also wie man vielleicht schon oder wie sich vielleicht schon angedeutet hat, erklärt Schmidt eben das Politische, die Ökonomie, die Gesellschaft immer aus sich selbst heraus und nicht in ihren gegenseitigen Zusammenhängen, nicht in ihrer Verknüpfung miteinander. Und dementsprechend fordert er auch politisch immer eine Trennung dieser Sphären voneinander. Das heißt, er fordert einen wirtschaftsfreien Staat und eine staatsfreie Wirtschaft. Und er kritisiert die Ausdehnung der öffentlichen Finanzwirtschaft und das Übergreifen des Staates in die Wirtschaft, was eben mit der sozialdemokratisch geprägten Weimarer Reichsverfassung eben auch passiert ist, also Arbeiterschutzgesetze und alle möglichen Regelungen, Sozialgesetzgebung, Sozialversicherung, die der Staat eben erlässt. Das hat Schmidt eben als unzulässiges Eingreifen des Staates in eine staatsfremde, unpolitische Sphäre begriffen. Und dementsprechend kritisiert. Und genau, das ging dann mit seiner Kritik an der totalen Identität, oder er sagte eben, das führt eben zu einer totalen Identität von Staat und Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Und das ist eben eine Form der Totalität, die er abgelehnt hat. Weiterhin hat er eben auch eine Sphärentrennung zwischen Politik und Recht gefordert. Also er hat den sogenannten Jurisdiktionsstaat abgelehnt, den Staat, in dem eben Gerichte entscheiden, wie Politik gemacht werden. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Schrift, auf die wir uns hier vor allem, die wir zugrunde gelegt haben, entstanden, der Güter der Verfassung. Da gab es eine juristische Debatte, wer soll die materielle Prüfungskompetenz über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen haben. Also ganz einfach, wer soll prüfen dürfen, ob der Inhalt eines Gesetzes, das was da drin steht, mit den Werten und Normen der Verfassung übereinstimmt. Die andere Prüfungskompetenz wäre die formelle, also wer prüft, ob die Art und Weise, wie das Gesetz zustande gekommen ist, der Verfassung entspricht, also dem verfassungsmäßigen Weg. Und Schmidt hat gesagt, formell können das die Gerichte prüfen, das ist eben das, was der juristischen Sphäre zusteht, zu gucken, ob die Regeln für das Zustandekommen eingehalten werden, materiell aber nicht. Und damit hat er eine Gegenposition zu liberalen Staatsrecht, der gesagt hat, ja, wir brauchen ein Verfassungsgericht, das diese materielle Prüfungskompetenz hat. Und er hat gesagt, nein, diese Prüfungskompetenz kann nur dem Reichspräsidenten zukommen, weil der ist eben der Repräsentant des Volkes Ganzen, der repräsentiert die staatliche Einheit, weil er vom ganzen Volk gewählt ist. Und wenn der Staat eben nicht zerfallen will in seine Einzelteile, dann muss eben diese materielle Prüfungskompetenz beim Reichspräsidenten liegen. Und der ist dann eben dementsprechend Hüter der Verfassung. Später hieß das nicht nur Hüter der Verfassung, später hieß das dann 1934 in einem berühmten Aufsatz, der Führer schützt das Recht. Das hat er dann so ein bisschen den neuen politischen Gegebenheiten angepasst. Heutzutage gibt es übrigens eine materielle Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichtes, was die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen anbelangt. Und Urteile, die sich darauf beziehen oder die darauf basieren, werden auch heutzutage teilweise von eher rechtsorientierten Parteien immer wieder kritisiert. Zum Beispiel Urteile zur Erbschaftssteuer und zur Frage, ob Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland Kopftuch tragen können, wurden immer wieder von der CSU kritisiert dafür, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt Politik machen würde. Das demokratische Prinzip bei Schmidt ist eben, wie jetzt auch schon mehrfach rausgeklungen ist und wie sich auch in seiner Vorstellung von der Rolle des Reichspräsidenten als Hüter der Verfassung äußert, das demokratische Prinzip ist eben die Transformation von gesellschaftlichen Gegensätzen in einen einheitlichen Willen. Was, und er sagt eben dieses liberale Prinzip von Demokratie, das will eine Annäherung an die Wahrheit über einen freien Meinungsstreit im Parlament. Das kann man eben auch natürlich kritisieren, weil man in Frage stellen kann, inwiefern dieser Meinungsstreit wirklich auf gleicher Ebene stattfindet und inwiefern dieser Meinungsstreit wirklich frei ist oder an bestimmte Zwänge gebunden. Aber bei Schmidt geht die Kritik in eine ganz andere Richtung. Bei Schmidt sagt er, Schmidt sagt nämlich, dieser liberale Meinungsstreit, der führt zu einer Aushandlung von Entscheidungen und zu Kompromissen, die also diese verschiedenen einzelnen Partikularinteressen gar nicht auflösen und in ein Gesamtinteresse, in einheitlichen Willen transformieren, sondern die führen nur zu Kompromissen, wo beide Seiten dieses des Kompromisses noch ihr Partikularinteresse so ein bisschen verwirklicht haben. Das heißt, die Partikularinteressen, die Fragmentierung, die Spaltung dieses Volkes besteht also weiter durch das liberale Prinzip. Und dementsprechend ist der Parlamentarismus eigentlich gar nicht in der Lage, Demokratie umzusetzen mit Schmidt. Also, man darf der Demokratie auch vielleicht nicht zu sehr mit Freiheit und einer freien Gesellschaft gleichsetzen oder mit Basisdemokratie. Sondern Demokratie kann zum Beispiel, das schreibt er auch in der geistesgeschichtlichen Lage des gegenwärtigen Parlamentarismus, kann auch ausgeübt werden, indem es einen einzigen Vertreter des Volkes gibt, der dann einfach vom Volk vielleicht gewählt ist und dann die Entscheidung trifft. Diese Form von Politik hat er auch unterstützt, indem er das Präsidialsystem unterstützt hat. Ja, hier nochmal ein Zitat, das seine Ablehnung gegenüber dem Liberalismus veranschaulicht. Der bloße Gedanke, auch nur ein einziger Mensch könnte der Möglichkeit beraubt werden, seine Meinung zu äußern, versetzt den Positivisten in eine unerklärliche Unruhe, weil dieser sagt, dass dieser eine womöglich der Wahrheit am nächsten gekommen wäre. Für Schmidt gibt es natürlich gar keinen Wahrheitsbegriff, für Schmidt kommt sozusagen nur darauf an, dass es eben ein einheitlicher Wille und eine politische Kollektivität konstruiert wird und was jetzt wahr oder unwahr ist, für ihn eigentlich nebensächlich. Hier sieht man nochmal, das ist nur so ein Bild, da sieht man eigentlich gar nichts drauf, weil das total verpixelt ist. Aber wenn man ganz genau guckt, in der Mitte ist so ein Figürchen. Dieses Figürchen ist Hermann Göring, der war damals Reichstagspräsident und hat da demonstrativ nach links geguckt, weil rechts der Reichskanzler Paten stand, der eine Verordnung vorlesen wollte, dass das Parlament aufgelöst wird. Und Göring hat stattdessen ein Misstrauensvotum gegen die Regierung durchbringen lassen, um dann wieder Neuwahlen zu veranstalten. Also hier sieht man schon das Ende des Parlamentarismus und wie Teile oder wie auch über das Parlament und eine diktatorische, faschistische Staatsform so langsam durchgesetzt wird, was ja aus der Kritik von Carl Schmitt folgt. Carl Schmitts Parlamentarismuskritik ist faschistisch, weil sie die Begrenzung der Möglichkeiten von parlamentarischer Politik nicht auf die Struktur der gesellschaftlichen Verhältnisse zurückführt, sondern weil sie auf eine im Menschen notwendig angelegte Tendenz zur Feindschaft diese Begrenzung der Politik zurückführt. Sie ist faschistisch, weil er das Parlament nicht dafür kritisiert, dass es ungerechte und unfreie gesellschaftliche Verhältnisse stabilisiert, so wie Rosa Luxemburg das zum Beispiel tut, sondern dafür, dass das Parlament oder der Parlamentarismus das Volk spaltet. Sie ist faschistisch, weil sie die Demokratie mit der Homogenität des Volkes identifiziert und die Verlagerung der Feindschaft nach außen fordert. Und sie ist faschistisch, weil sie davon ausgeht, dass die abstrakte Freiheit und Gleichheit des Liberalismus diese Homogenität des Volkes zersetzt und somit ist sie auch anschlussfähig für Antisemitismus, für die Idee, dass diese Zersetzung der Homogenität auch planmäßig von einer Feindgruppe durchgeführt wird. Und, das ist vielleicht noch der wichtigste Punkt daran, sie ist deshalb faschistisch, weil sie die Feindschaft nicht nur als Grund der Politik begreift, so wie das zum Beispiel bei Thomas Hobbes der Fall ist, mit dem Schmidt gerne verglichen hat, sondern gleichzeitig auch zum Zweck der Politik erklärt. Also sagt, dass Krieg stattfindet, dass Menschen sich bekämpfen, das ist eigentlich auch das Sinnvolle und das Richtige und das Gute, daran verwirklicht sich erst die Politik. Für seine Anschlussfähigkeit an den Antisemitismus demonstriert sich, vielleicht noch in dem letzten Zitat, auf dem europäischen Kontinent werden trotzdem nicht mehr viele sein, die glauben, jene Freiheiten existieren noch, wo sie den Inhabern der wirklichen Macht gefährlich werden können. Am wenigsten wird es noch den Glauben geben, dass aus Zeitungsartikeln, Versammlungsreden und Parlamentsdebatten die wahre und richtige Gesetzgebung und Politik entstehe. Das kennen wir natürlich auch, wenn wir uns so Demonstrationen wie Pegida oder so angucken, wo auch gesagt wird, die Politik, die wird ja eigentlich gar nicht mehr von unserer Regierung gemacht. Der Bogen zu Antisemitismus ist der, dass er spricht von den Inhabern der wirklichen Macht. Also das heißt, er geht davon aus, dass die Regierung, die Parlamente, die Mitglieder der Presse eigentlich gar nicht die Inhaber der wirklichen Macht sind, sondern dass es dahinter noch wirklichere Machthaber sind, die wir halt nicht sehen können. Und wie gesagt, das ist jetzt von 1925, da auch schon in seinen Tagebucheinträgen schimpft er sehr stark über jüdische Bekannte, die er hat, und später nach 33 schlägt er dann den Bogen auch immer wieder selber. Er macht das dann nochmal offen. So. Genau, jetzt sind wir mit Schmidt fertig. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Theorie, zu Johannes Agnoli. Der hat auch lang gelebt, von 1925 bis 2003, war in seiner Jugend oder als junger Erwachsener Mitglied der SS und ist dann in der Kriegsgefangenschaft politisch unpolitisiert worden oder hat sich da irgendwie der Linken zugewandt und ist dann, auf welchen Wegen auch immer, Professor geworden und hat sich kritisch mit dem Verhältnis von Staat und Kapitalismus auseinandergesetzt, trotz seiner Biografie vielleicht, also trotz seiner Biografie ist seine Theorie als radikale Kritik der Gesellschaft eben, oder ist seine Theorie eben eine sehr radikale Kritik der Gesellschaft, zumindest aus unserer Sicht. Und er wurde zum Beispiel nach seinem Tod auf einer Gedenkveranstaltung als Staatsfeind im Lehrstuhl bezeichnet, was es vielleicht auch ganz gut trifft. Ja, wir befassen uns mit einem Text von ihm von 1975. Der Stand der Sozialdemokratie war da dementsprechend, dass man sich endgültig vom Marxismus und vom Klassenkampf und vom Sozialismus noch nicht, aber von der Ablösung des Kapitalismus hatte man sich auf jeden Fall abgekehrt mit dem Parteitag in Bad Godesberg. Soweit sind wir also schon und es hat sich damit ganz offen gezeigt, dass die These von Rosa Luxemburg stimmte. Wer einen anderen Weg zum Sozialismus wählt, nämlich über das Parlament, der wählt damit auch ein anderes Ziel. Das hatte damit dann die SPD nachträglich bestätigt. Ja, wie begreift Karl Schmidt? Wie begreift Johannes Agnoli jetzt den Staat und das Politische? Er erklärt es sozusagen eben ganz anders als Karl Schmidt. Er sagt eben, er erklärt die Politik nicht aus irgendeiner ontologischen Tendenz zur Feindschaft im Menschen, sondern er sagt, die Politik, die hat ein imperatives Mandat der Kapitalakkumulation. Also heißt erstmal, die hat, zur Kapitalakkumulation kommen wir gleich noch in zwei, drei Sätzen, die hat ein Mandat, die soll bestimmte Regelungen treffen, die in dieser Kapitalakkumulation nicht automatisch, nicht von alleine getroffen werden. Und die kann imperativ, das heißt sowas wie, die kann erstmal frei handeln, aber wenn das dann sozusagen nicht funktioniert, dann muss das wieder geändert oder zurückgenommen werden. Die ist dadurch beschränkt. Auch dazu zu diesem Verhältnis zwischen Abhängigkeit und Autonomie vom Kapital kommen wir auch gleich nochmal kurz. Ja, Kapital, was ist Akkumulation? Und kurz, Kapital ist sich verwertender Wert, also das sind alle Waren, alles Geld, was dazu verwendet wird, um mehr Geld daraus zu machen. Was ist Akkumulation? Akkumulation ist die Anhäufung von Kapital, also dieser Prozess des sich selbst Verwertens des Wertes. Dazu sind alle kapitalistischen Unternehmen gezwungen, um auf dem Markt leiden zu können und um ihre Individualinteressen zu verwirklichen. Und das nur als Grundlage, weil das kommt dann immer wieder vor in der Frage dessen, was der Staat da jetzt eigentlich tut. Ja, der Staat ist dann also dementsprechend, wenn die Politik irgendwie mit der Ökonomie verknüpft ist oder damit zusammenhängt, dann ist der Staat also nicht, bei Agnoli zumindest, keine reine Form, die mit einem beliebigen Inhalt gefüllt werden kann, so wie in der sozialrevisionistischen Theorie von Bernstein, sondern die Form des Staates ist mit einer materiellen Bestimmung gefüllt. Also materielle Bestimmung, das heißt, es gibt einen inhaltlichen Grund, warum dieser Staat existiert und welche Funktion er hat, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Jetzt nochmal das erste oder das Zitat, was das nochmal zusammenfassen soll. Setzt auch das Leben, das materielle Leben des Arbeiters, die Kapitalproduktion voraus, denn ohne sie wird kein Lohn ausbezahlt, so kann das Kapital selbst die Erledigung des komplexen und umfangreichen Geschäfts der Organisation des Lebens nicht bewältigen. Wird aber dieses Geschäft vom Staat bewältigt, so greift dieser in die Verwertung selbst viel konkreter ein als in der bloßen Maßnahme der wirtschaftspolitischen Intervention. Also damit sagt er sozusagen, dass was der Staat macht, wenn er eingreift, ist, er versucht das materielle Leben des Arbeiters zu reproduzieren, aufrechtzuerhalten, damit diese Kapitalakkumulation weitergehen kann. Und gleichzeitig sagt er, die Kapitalakkumulation, die macht das nicht von selbst heraus. Das Leben des Arbeiters würde oder der ArbeiterInnen würde sozusagen zerstört werden, wenn man es rein den Mechanismen der Akkumulation aussetzen würde. Und er sagt, der Staat hat eine eigene Handlungsmacht. Der Staat ist nicht unfähig selbst zu handeln. Das ist eine Debatte, in der sich Agnoli also damals positioniert hat. Da gab es linke Theorien wie die STAMO-CAP, staatsmonopolistische Kapitalismustheorie, die gesagt hat, der Staat, der gehört eigentlich schon den großen Monopolen, der ist mit den Monopolen verschmolzen und das Einzige, was der macht, ist denen halt extra Profite besorgen, also mehr Profite besorgen. Und das Wertgesetz, die Konkurrenz zwischen den einzelnen Kapitalen ist schon längst aufgehoben, weil der Staat, der ist sowieso, gehört nur den Monopolen. Und die andere Theorie war die antirevisionistische Theorie, die sogenannte, die hat halt gesagt, der Staat ist eigentlich nur ein bloßer ideologischer Überbau, die Kapitalakkumulation funktioniert ganz von selbst und der Staat erzeugt nur den Schein von politischer Handlungsmacht. Und dem hat Agnoli eben widersprochen, der hat gesagt, der Staat hat eben eine ganz reale Handlungsmacht, denn er stellt die Bedingungen für die Akkumulation aktiv her. Da bezieht er sich auf ein Beispiel von Marx, nämlich auf die Beschränkung des Arbeitstages durch staatliche Gesetzgebung. Er sagt, wenn der Staat diesen Arbeitstag nicht zeitlich beschränkt hätte, dann wäre die Kapitalakkumulation wahrscheinlich schon längst zusammengebrochen. Und damit hat der Staat also ganz aktiv ökonomische Tatsachen geschaffen und gezeigt, dass er kein bloßer ideologischer Überbau ist, sondern eine reale Handlungsmacht hat. Und gleichzeitig eben ist er aber nicht das Werkzeug von Einzelkapitalen. Er hat das zum Beispiel nicht gemacht, weil eine bestimmte Kapitalfraktion diese Beschränkung des Arbeitstages wollte. Also wäre auch unlogisch, warum sollen die wollen, dass der Arbeitstag beschränkt wird? Die wollen ja die ArbeiterInnen möglichst viel ausbeuten. Sondern stattdessen setzt er ein Gesamtkapitalinteresse um. Ich mache mal hier kurz noch so ein Bild rein, das ist einfach nur so ein Beispiel dessen, was auch staatliche Politik an Reproduktion des Lebens der ArbeiterInnen macht, zum Beispiel Gesundheits-, also Krankenkassen, Sozialversicherung, gesetzliche Krankenkassen, die dazu beitragen, dass man eben bei Krankheit, wisst ihr alles. Genau, also das heißt, nochmal auf dieses Verhältnis einzugehen zwischen Gesamtkapitalinteresse und Einzelkapital. Jedes einzelne Unternehmen hat ja ein Interesse daran, dass die Arbeitskraft der ArbeiterInnen, die Infrastruktur, die Autobahnen etc. pp., die Umwelt, die natürlichen Grundlagen, dass das alles erhalten bleibt, dass das reproduziert wird, dass das nicht kaputt geht. Wenn dieses einzelne Kapital, dieses einzelne Unternehmen aber seinen eigenen Interessen in der Konkurrenz folgt, wird es nie nach diesen Prinzipien handeln, sondern es wird immer der Konkurrenz nachgeben müssen und die, das Leben der ArbeiterInnen, die Umwelt, die Infrastruktur abnutzen und zerstören. Und gleichzeitig hat es aber eben, gibt es eben dieses Interesse, also dieses Interesse, was jedes einzelne Kapital tatsächlich hat, also ein gesamtkapitalistisches Interesse, das aber keine Instanz hat, also erstmal zunächst nicht, die es verwirklicht. Und diese Instanz, die dieses gesamtkapitalistische Interesse verwirklicht, ist in Anjolis Theorie der Staat. Bei Engels heißt das dann, der hat da schon so einen Vorschein von gehabt, wahrscheinlich ist dann ideeller Gesamtkapitalist, das ist was anderes als realer Gesamtkapitalist, das heißt, der Staat akkumuliert nicht selbst Kapital, sondern er ist ideeller Gesamtkapitalist, weil er dieses gesamtkapitalistische Interesse umsetzt, aber eben genau nicht real diese Kapitalakkumulation durchführt, das machen die einzelnen Unternehmen dann. Und der Staat ist also die einzige Instanz, die das machen kann, weil die Unternehmen ja, wie gesagt, ihren Interessen unterliegen. Und der Staat ist die einzige Institution, der die Interessen der Kapitalistenklasse, der Bourgeoisie, auch gegen sie selbst durchsetzt. Das heißt, wenn der Staat gegen die Interessen der Bourgeoisie handelt, dann kann es sein, dass er quasi nur gegen die kurzfristigen Interessen der Bourgeoisie oder einzelner Kapitale handelt, um die langfristigen Interessen der Bourgeoisie durchzusetzen, zum Beispiel Begrenzung des Arbeitstages. Somit fungiert der Staat als Gesellschaftsplaner, weil er die Reproduktion, also Aufrechterhaltung des gesamten gesellschaftlichen Zusammenhangs plant und versucht aktiv zu gestalten. Ja, genau, also wie gesagt, dementsprechend ist das Ziel nicht, den Monopolen möglichst viele Extraprofite zu verschaffen, auch nicht Verluste zu sozialisieren, also quasi zu bezahlen, wenn jetzt irgendwelche Unternehmen pleite gehen, weil er von diesen Unternehmen manipuliert ist oder so, wie das im Rahmen der Bankenkrise gesagt worden ist, sondern das zentrale materielle Ziel, kommen wir gleich nochmal drauf, ist, die Reproduktionsbedingungen des Kapitals aufrechtzuerhalten. Er, der Staat, kann kein Agent des Kapitals sein, weil das Gesamtkapital keine reale Größe ist, sondern eine allerdings reale Vermittlung. Es sei denn, das Gesamtkapital fiele mit dem Gesamtorganisator zusammen. Es richtet sich nur punktuell nach dem Einzeldruck. Im Wesentlichen organisiert er die gesamtgesellschaftliche Reproduktion in der allgemeinen Linie des gemeinsamen Interesses aller Einzelkapitale an der Akkumulation. Genau, das ist eben der Unterschied, das ist eben gerade nicht Anjolis Kritik. Natürlich gibt es auch Lobbyisten und Lobbyismus, aber das ist sozusagen nicht die allgemeine Funktion des Staates, irgendwelchen Spezialinteressen gerecht zu werden, sondern die Funktion ist, dieses gesamtkapitalistische Interesse durchzuführen. Ja, jetzt gibt es sozusagen noch einen problematischen Punkt dabei, und zwar ist das nämlich der Unterschied zwischen Form und Inhalt. Also bei Anjoli heißt das, der Staat unterliegt einer materiellen Abhängigkeit von der Ökonomie und gleichzeitig einer formellen Autonomie von der Ökonomie. Also bedeutet quasi, rein inhaltlich gesehen ist der Staat davon abhängig, möglichst viele Steuern zu nehmen, um seine Politik weiter zu finanzieren. Deswegen muss er eben eine Politik machen, die dazu führt, dass die Akkumulation weitergeht. Formell gesehen kann er aber machen, was er will. Es gibt kein Gesetz, in dem drinsteht, dass er das tun muss. Er muss es halt tun, weil er sonst pleite würde. Das heißt, es gibt einen sehr krassen Unterschied tatsächlich zwischen dieser materiellen und zwischen der formellen Bestimmung des Staates. Gerade im Parlamentarismus, jeder Abgeordnete ist seinem Gewissen verpflichtet und nicht irgendwelchen Parteilogiken oder anderen Logiken, also zumindest formell gesehen. Materiell müssen die Abgeordneten natürlich gucken, was ist realistisch, was ist realistische Politik unter den gegebenen Bedingungen. Dadurch entsteht aber etwas, was bei Anjoli als Mystifikation der Politik bezeichnet wird. Also das heißt, es erscheint von außen so, als würde der Staat tatsächlich selbst gesellschaftliche Strukturen schaffen und bewusst instituieren, anstatt einer anderen Logik zu folgen, die ihn dazu zwingt, bestimmte politische Maßnahmen zu treffen. Dieser Mystifikation, kann man sagen, unterliegt auch die Theorie von Carl Schmitt, wenn sie sagt, das Politische begründet sich in der Tendenz zur Feindschaft, der politische Konflikt begründet sich daran, dass der Mensch an sich konflikthaft ist. Andersrum könnte man ja auch sagen, der politische Konflikt begründet sich gerade darin, dass es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, was jetzt sozusagen der Reproduktion des Gesamtkapitals am besten tut, oder man könnte auch sagen, der politische Konflikt begründet dadurch, dass es unterschiedliche ökonomische Interessen in unterschiedlichen Klassen gibt, verschiedene Parteien haben. Beides könnte man sagen, dann würde man aber die Politik nicht mystifizieren als autonom und unabhängig von diesen ökonomischen Strukturen. Hier fasst er das nochmal in einem Zitat zusammen. Ich weiß nicht, ob es das erleichtert oder erschwert, aber wahrscheinlich erleichtert es das. Das macht die Widersprüchlichkeit der Autonomie aus. Im Prinzip liegt sie als materiale Unabhängigkeit politischer Führungsgruppen, Parteiapparate, Staatsbürokratie, Regierung, Parlamente, Gerichte gegen den ökonomischen Zusammenballungen nicht vor, da die Inhalte der Politik, selbst der Interventionspolitik, von den Erfordernissen der Reproduktion des materiellen Lebens bestimmt, also vom Zwang zur Verwertung und zur Akkumulation, zum Gewinn als dem auch bürgerlich eingestandenen Motor unserer Gesellschaft diktiert werden. Von der formalen Seite sieht das Verhältnis jedoch anders aus. Der Staat könnte die ihm zufallende organisatorische Arbeit gar nicht leisten, wäre er nicht mit formal eigenständiger Macht ausgestattet. Vielleicht jetzt noch als Ergänzung zu dieser Theorie der Funktion des Staates. Noch was, was Anjoli dann zu Parteien, Gewerkschaften und politischen Verbänden, politischen Verbänden sagt. Der sagt nämlich, das sind eben Vorfeldorganisationen des Staates, die die Funktion haben, die Arbeiterinnenklasse in den Staat zu integrieren. Also damit meint er, dass die Isolation die Funktion haben, die Arbeiterinnenklasse oder darauf zu verpflichten, auch dieses staatliche Ziel der Reproduktion der Kapitalakkumulation anzuerkennen. Indem man eben sagt, Arbeiterinnenklasse, wenn sie ihre Arbeitsplätze behalten will oder höhere Löhne haben will, vielleicht auch Interesse daran hat, dass eben dieser Nationalstaat wirtschaftlich in Konkurrenz zu anderen Nationalstaaten besser dasteht und dass man dementsprechend, anstatt den Kapitalismus abschaffen zu wollen, ein besseres Leben im Kapitalismus haben möchte. Und die Integration von proletarischen Parteien wie der SPD oder anderen sozialistischen Parteien in das Parlament ist eben das technische Mittel, um diese Verpflichtung der Arbeiterinnenklasse auf das Ziel der allgemeinen Reproduktion durchzusetzen. Er sagt eben, das Parlament ist somit ein Instrument der Massendisziplinierung und die Teilnahme am Wahlkampf schon führt bei Anjoli zur Aufgabe der revolutionären Ziele. Natürlich wirkt der Staat nicht nur integrierend, sondern auch unterdrückend. Also das erwähnt Anjoli auch. Das Privateigentum wird gewaltsam durchgesetzt. Wilde Streiks, also jenseits von Gewerkschaften und Tarifverträgen, werden gewaltsam niedergeschlagen. Radikale soziale Bewegungen werden mit Repression überzogen, wie wir ja auch jetzt jüngst nach dem G20-Gipfel wiedersehen können. Asylsuchende, das ist jetzt ein Beispiel von uns, das stand da jetzt noch nicht drin, werden in Lager gesperrt und an Grenzen sterben gelassen. Und der Staat bemächtigt sich der weiblichen Reproduktionsfunktion oder dem, was dem zugeschrieben wird, was als weiblich zugeschrieben wird, dem bemächtigt er sich per Gesetz. Genau. Abschließend zu Anjoli. Mit ihm ließe sich also der Parlamentarismus dafür kritisieren, dass er die Politik auf eine Diskussion zwischen Parteien beschränkt, und zwar auf eine Diskussion, die auf Augenhöhe stattfindet und wo es eigentlich nur darum geht, welches Regulationsmodell für die Akkumulation des Kapitals ist das Beste. Das heißt, den Kampf, der nicht auf Augenhöhe stattfindet, der vertikale Kampf zwischen den Klassen, wird durch diese parlamentarische Politik ausgeschlossen. Das heißt, der Kampf um die Produktionsmittel wird ausgeschlossen über den Parlamentarismus. Es ließe sich der Parlamentarismus dafür kritisieren, dass er über proletarische und sozialdemokratische und sozialistische Parteien im Parlament eine Integration des Widerstands in den Kapitalismus hervorbringt. Und er ließe sich dafür kritisieren, der Parlamentarismus, dass er über wechselnde Regierungsmehrheiten einen effektiven Wechsel des Regulationsmodells ermöglicht, je nachdem, wie es der ökonomischen Lage gerade angepasst ist. Also zum Beispiel zwischen einer nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik und einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, je nachdem, wie es gerade die Krisenlage oder die ökonomische Lage ermöglicht. Das kann der Parlamentarismus leisten, weil die Regierung alle 4 Jahre wechseln kann. Und er lässt sich dafür kritisieren, dass gesellschaftliche Strukturen im Parlament gerade eben nicht bewusst konstruiert und hergestellt werden, sondern dass lediglich der reproduktive Rahmen für bereits bestehende gesellschaftliche Strukturen im Parlament hergestellt wird. Also das heißt, es wird der Rahmen für den Selbstzweck der Wertverwertung geschaffen und es werden nicht eigenständige gesellschaftliche Strukturen oder neue gesellschaftliche Strukturen hergestellt. Und, das ist vielleicht auch hier der wichtigste Punkt, es erscheint aber eben so, als würde im Parlament eine gesellschaftliche Struktur hergestellt werden, weil es diesen Widerspruch zwischen formaler Autonomie und materialer Abhängigkeit der Politik gibt und weil diese formale Autonomie eben diese Illusion erzeugt, dass das passieren könnte, also die Illusion erzeugt, dass soziale Strukturen tatsächlich über das Parlament verändert werden könnten, dass also der Reformismus eine sinnvolle Strategie zur Abschaffung des Kapitalismus wäre. Damit kommen wir auch schon zum Gesamtfazit. Wir haben hier einmal nochmal so eine abschließende Grafik, die noch ein bisschen verwirren soll. Also es soll einfach nur nochmal zusammenfassen, welche Überschneidungen es zwischen verschiedenen Theoretikern gibt. Also es gibt eine große Überschneidung zwischen Luxemburg und Agnoli, weil sie eben, also Agnoli, wie gesagt, den Staat als ideellen Gesamtkapitalisten analysiert und eine strukturtheoretische Analyse hat, die gibt es eben bei Luxemburg auch schon. Vieles, was bei Luxemburg steht, ist quasi bei Agnoli auf der Höhe einer weiterentwickelten Zeit dann aufgegriffen und entwickelt worden. Es gibt aber vor allem auch einen strategischen Unterschied zwischen Luxemburg und Agnoli. Luxemburg sieht das Parlament noch als Bühne für eine revolutionäre Agitation und Erziehung der Arbeiterinnenklasse an, während Agnoli als Strategie wilde Streiks und die Autonomie der Arbeiterinnen vorschlägt, die Selbstorganisation der Klasse ohne Partei. Ja, eine Schnittmenge zwischen Agnoli und Mühsam ist die Ablehnung der Sozialdemokratie, ganz klar. Und eine Schnittmenge zwischen Luxemburg und Mühsam ist, dass bei Luxemburg dann doch noch so eine handlungstheoretische Schlagseite auftaucht, also die Idee, man kann den Kapitalismus auch militärisch abschaffen durch die Übernahme der Macht im Staat, weil der Staat eigentlich Staat der Kapitalisten ist, also muss man ihn den Kapitalisten wegnehmen. Diese handlungstheoretische Schlagseite gibt es eben auch bei Mühsam, der sagt, die sozialdemokratischen Parteien, die könnten ja auch einfach sich dem Parlamentarismus verweigern und einfach eine andere Politik machen. Und dann hätten wir ganz schnell den Kapitalismus vielleicht abgeschafft. Ja, und dann gibt es noch eine Schnittmenge zwischen Mühsam und Schmidt, und das ist nämlich, dass sie eine Kritik des liberalen Formalismus formuliert haben, beide, die davon ausgeht, dass es so substanzielle kulturelle Kollektive gibt, auf Basis von, also bei Mühsam auf Basis von regionalen Identitäten zum Beispiel, die einfach besser direkt kommunizieren sollten miteinander, anstatt zwischeneinander in Interaktion zu treten, und dass man deswegen diesen ganzen Überbau, diesen allgemeinen Staat, dieses allgemeine Recht, was diese alle verbindet, eigentlich gar nicht brauchen würde. Was also sozusagen den Liberalismus nicht dafür kritisiert, dass er das Versprechen auf Freiheit und Gleichheit nicht umsetzen kann, sondern dieses allgemeine Freiheits- und Gleichheitsversprechen vom Tisch wischt. Aber der, muss man nochmal dazu sagen, der entscheidende Unterschied zwischen Mühsam und Schmidt ist eigentlich, dass Mühsam diese Kritik zum Individuum hin auflöst, also dass er sozusagen sagt, dann sollen halt alle machen, was sie wollen, und man braucht eigentlich gar nicht so viel Regulation, oder alle können ja auch an so Institutionen teilnehmen und miteinander reden und diskutieren. Während Schmidt das Ganze zum Kollektiv hin auflöst, also sagt, wir brauchen eigentlich gar keine Kommunikation zwischen den Individuen mehr, weil diese geeint werden können durch zum Beispiel einen Reichspräsidenten, der die Staatseinheit oder deren Einheit repräsentiert, deren Willen transformiert. Das ist, glaube ich, so der entscheidende Unterschied. Das heißt, es gibt vielleicht reaktionäre Schnittmengen bei Mühsam, aber es ist keine reaktionäre Theorie. Genau. Wir kommen nochmal zu einem Gesamtfazit über alle. Da fangen wir nochmal so ein bisschen bei Luxemburg an. Also ein Fazit, nicht zusammenfasst, was die denken, sondern was unsere Einschätzung der ganzen Sache darüber ist, wäre zum einen, dass eine Kritik des Parlamentarismus, also eben auch der bürgerlichen Demokratie und eben der kapitalistischen Gesellschaft, wenn man die also kritisiert und überwinden möchte, dass das eben auch immer eine Kritik des linken Revisionismus einschließt, was eben nicht nur meint, dass man die kritisiert, die sowieso nur Sozialreformen wollen und eben kleinere Veränderungen in der jetzigen Gesellschaft herbeiführen wollen, sondern auch welche, die das als probates Mittel sehen, um über mehr und mehr Sozialreformen letztlich in eine andere Gesellschaft zu kommen. Also eben, dass das einfach eine Sackgasse ist. Ja, dann noch ein weiterer Punkt. Also vielleicht hat man es gemerkt, dass die Theorien, die uns Also wir vielleicht zumindest bei Anjoli, Luxemburg und Mühsam haben wir ja auch überall Schnittmengen gehabt. Die uns vielleicht am nächsten steht, ist jetzt so das, was wir von Anjoli vorgestellt haben, oder auch in Luxemburg, das, was wir als Kriterium anlegen würden an eine politische Theorie, muss die rationale Nachvollziehbarkeit dieser Theorie sein. Das heißt, wenn Kategorien eingeführt werden, zum Beispiel von bestimmten Kollektiven oder Gruppen, dann muss es dafür eine Begründung geben, wie die entstehen. Und Anjoli und auch Luxemburg liefern halt Begründungen dafür oder verknüpfen das. Politik soll die Kapitalakkumulation reproduzieren, die Klassen entstehen aufgrund des ökonomischen Produktionsverhältnisses. Der Staat setzt das Interesse oder das ideelle gesamtkapitalistische Interesse um. Das heißt, es gibt immer eine rationale Weiterbegründung einer Kategorie. Während sich vor allem Karl Schmitts Theorie auf ontologische Letztbegründungen zurückzieht, indem er sagt, der Antagonismus liegt halt einfach allem Politischen zugrunde, Punkt. Oder es gibt eben einfach kulturelle Kollektive, die miteinander verfeindet sein müssen, weil sie halt andere Lebensweisen haben, Punkt. Und dann keine weitere Begründung mehr folgt. Genau, das ist für uns eben dieser entscheidende Unterschied zwischen den politischen Theorien. Genau, dann eben noch die Einsicht, die wir schon ein paar Mal hatten, dass also auch eine Kritik des Parlamentarismus von links eben sehr reaktionär formuliert werden kann, indem es eben diese homogenen Gruppen, die keiner weiteren Aushandlung mehr bedürfen, weil sie eigentlich aufgrund ihrer geografischen Nähe oder ihrer sogenannten sittlichen Idee sowieso dieselben Interessen hätten, genau, dass das eben eine Schnittmenge ist von linker und rechter Kritik am Parlamentarismus und dass man demgegenüber kritisch sein sollte. Dann genau zu den Strategien, die anklangen, würden wir eben zustimmen, natürlich, dass die Sozialreform an sich keine sinnvolle Strategie ist, wenn man eben wirklich die andere Gesellschaft will und den Kapitalismus und den bürgerlichen Staat überwinden möchte. Und Wahlen, aber ich glaube, dass sie nach alle anderen hier so einfach wählen zu gehen, auch keine hinreichende Bedingung ist, Politik zu machen. Wir würden mit Anjoli übereinstimmen, dass beispielsweise wilde Streiks und eine Selbstorganisation der Klasse ohne Partei ein interessanterer Ansatzpunkt sind für linksradikale Politik. Luxemburgs Idee von der politischen Machteroberung des Proletariats und der staatlich-militärischen Durchsetzung des Sozialismus hat sich offensichtlich historisch blamiert. Das ist also nicht das, was wir vorschlagen würden. Ihr Vorschlag, das Parlament als Bühne für den revolutionären Kampf zu nutzen, hat sich ebenfalls spätestens am Beispiel der Grünen blamiert. Allein dadurch, dass institutionelle und Mediallogiken auch in der Opposition darauf hinauslaufen, die Parteien auf ihre Verantwortung für das Funktionieren der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion zu verpflichten und es da eben dann letztlich doch relativ wenig Spielraum gibt. Ja, jetzt haben wir nur das Problem in der Praxis, dass wir sozusagen das Scheitern von verschiedenen linken Ansätzen historisch hintereinander feststellen müssen. Also der Sozialrevisionismus ist offensichtlich gescheitert. Das Wahlplakat von Gerhard Schröder sollte dafür Argument genug sein. Nur das, was dann sozusagen Luxemburg vorgeschlagen hat, die proletarische Machteroberung über die Staatsmacht, hat sich sozusagen im Staatssozialismus in der Sowjetunion in der DDR eben auch als Ansatz zur Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft gescheitert. Und jetzt hat Anjoli sich auf diese wilden Streiks und auf die ArbeiterInnenautonomie, auf die Autonomie der Klasse bezogen. Das ist noch nicht gescheitert, aber das sieht ganz schlecht aus, gerade vor dem Hintergrund des neoliberalen Kapitalismus, der die Menschen zwar immer noch lohnabhängig macht, aber sie gleichzeitig voneinander vereinzelt und dieses Klassenbewusstsein auf jeden Fall etwas in den Weg stellt und der ohnehin immer wieder den Schein erzeugt, die Gesellschaft wäre eigentlich schon ziemlich frei und könnte über sich selbst bestimmen oder ihre Normen selbst auch aushandeln. Genau, also das heißt, das sieht auch ganz schön schlecht damit aus. Das heißt, wir als radikale Linke oder als gesellschaftliche Linke auch, wir stehen vor einer scheinbar aussichtslosen Situation. Genau, aber was wollen wir eigentlich? Wir denken, dass es eine Reorganisierung von Kämpfen geben muss, von Klassenkämpfen und von verschiedenen sozialen Kämpfen gegen patriarchale Unterdrückung, gegen rassistische Unterdrückung. Wir finden es sehr gut, dass es Basisgewerkschaften gibt, wie zum Beispiel Unterbau, wie die IBB, wie die FAU, wie Respect in Berlin, dass es antirassistische Kämpfe wie den Refugee Struggle gibt und dass es in vielen Städten Kämpfe gegen das Patriarchat und die patriarchale Gesellschaft gibt. Und wir würden uns freuen, wenn diese Ansätze sich weiter vernetzen, sich weiter radikalisieren und größer werden und wollen eben das, was wir können, natürlich auch gemeinsam mit vielen anderen dazu beitragen. Nur ob das dann was wird, das ist natürlich schwer zu sagen, jetzt sagen wir es mal so. Muss man vielleicht strategisch einfach nochmal, da müsste man dann eine andere Veranstaltung machen und sich über Strategien unterhalten, was vor dem Hintergrund der Situation natürlich total sinnvoll ist. Aber wir haben uns ja auch über Strategien unterhalten, zumindest darüber, welche nicht funktionieren. Vielleicht als Abschluss aus einem Tucholsky-Theaterstück. Ich lese das jetzt nicht auf Berlinerisch vor, weil ich das nicht kann. Es ist so ein beruhigendes Gefühl. Man tut was für die Revolution, aber man weiß ganz genau, mit dieser Partei kommt sie nicht. Damit meint er natürlich die SPD.